Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Iti piso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vinja Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manusanang Buddho Bhagava Ti Svakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipassiko Opanayiko Pachattang Veditabbo Vinyuhi Ti Supatipanno Bhagavato Savakasango Ujupatipanno Bhagavato Savakasango Nyayapatipanno Bhagavato Savakasango Samichipatipanno Bhagavato Savakasango Yadidam Chatari Purisayugani Attha Purisa Pugala Ese Bhagavato Savakasango Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punyakhetang Lokasa Ti evang buddhang sarantanang dhammang sangang cha bhikkhavo bhayam va chambitattam va lomahamso nahe satiya ti. So, heute ist der letzte Vortrag und wir sind fast am Ende von unserem Text. Wir haben besonders betont, dass hier in unserem Text, so wie in allen, in vielen anderen Texten, ist der Weg zur Befreiung beschreibt als Erfahrung von immer feineren Zustand des Glücks, in dem man Moralität übt, wird in unserem Text erklärt, wird man das Glück von Anavajasukha, was genannt wird, das Glück von einem Herz, das nicht bereut. Glück, indem man befreit sich von Bereuung, indem man die unheilsamen Taten vermeidet und die heilsamen Taten übt. Das heißt Anavajasukha. Dann nächste Sukha, nächste Fröhlichkeit oder Glück, das erwartet diejenigen, die richtig den Weg, den der Buddha gelehrt hat, folgen, ist, dass sie durch Hütung der Sinnen, der Indriyas, der Fakultäten, das ist der nächste Abschnitt, das wir gelernt haben, erfährt diese Avyasika Sukha, was in unserem Text genannt wird. Das ist ungemischtes Glück, in dem Hütung der Sinnen ist immer mit Achtsamkeit verbunden und mit Wissensklarheit. Und Achtsamkeit und Wissensklarheit, wie wir erklärt haben, lässt sich nicht von Übung der Konzentration trennen, indem man in Ausübung von dem heilsamen Konzentration übt, wird man dann erfahren ungemischtes Glück. Das heißt, dass das Herz entscheidend ist, hat eine klare Richtung, deswegen sei die Taten, das Heilsame wird nicht von anderen Einflüssen viel beeinflusst werden können, indem man Achtsamkeit und Wissensklarheit übt und die Sinnen ziegelt, indem man auch beim Essen richtigen Maß übt und beim Schlafen richtigen Maß ist, wird der Geist wach bleiben. Und wache Geist mischt sich nicht für lange mit Unheilsamen. Dann, wir haben über den dritten Abschnitt gesprochen, das sind die fünf Hindernisse. Pancha Nivarana. Und in unserem Text haben wir gesehen, dass wenn man die Hindernisse verlässt, wie die Gefühle da sind. Wie einer, der von schweren Krankheiten geheilt wird, wie einer, der von Schuld gefreit wird, wie einer, der von Gefängnis gefreit wird. Alles das sind Gefühle von noch feinerem Glück, noch tieferem Glück. Dann haben wir gestern und vorgestern, tatsächlich gestern, besonders gelernt über die Stufung von in Übung von den Versenkungen. Jede Versenkung ist immer mit tieferem Glücksgefühl, mit feinerem Glücksgefühl verbunden. Diese Gefühle ruhen auf ein geläuterter Geist. Wenn der Geist geläutert wird, hat er ein Glück, dass jemand, das diesen Zustand von voll geläutertem Geist nicht erfahren hat, kann kaum glauben, was für ein Glück da ist. Dieses Glück, wie auch in den Schriften geschrieben wird, lässt sich überhaupt nicht beschreiben. Wenn es sich mit den Worten beschreiben ließ, wurden sich alle Wesen bemühen, dieses Glück zu erreichen und wurden nicht so viel beschäftigt mit allen anderen Sachen außer diesem Glück. Aber indem man es nicht beschreiben kann, beschäftigen wir Menschen mit allen anderen Sachen außer diesem Glück. Dann natürlich kann man sich nicht wundern, dass man unglücklich ist. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Teil. Wenn man, wie wir gesehen haben in unserem Text, wir besonders betont, es ist nicht genug, dass man dieses Glück des geläuterten Geistes erfährt, man muss tief hinein völlig sich in diesem durch dieses Glück durchdrängen lassen, so wie so viele Beispiele haben wir, so wie Lotus im Wasser, so wie diese Seifepulver geschmiert über ganze Körper und so weiter. Alle diese Beispiele zeigen nur, dass dieser Weg von Meisterung von diesen Zuständen, immer feineren Zuständen von geläutertem Geist, sind die Zustände, die immer, immer und immer geübt werden müssen, damit man mit diesen Zuständen so familiär ist, wie mit den Farben, die man sieht mit den Augen oder die Geräuschen, mit den Geräuschen, die man durch Ohren erfährt. Genauso soll man sich mit diesen Zuständen familiarisieren. Und das ist eben das, was der Buddha und seine Schüler gemacht haben. Und was gibt es noch als höheres Glück? Das höchste Glück ist natürlich das Glück von Befreiung. Und darüber wird dann in dem letzten Abschnitt gesprochen. Wir haben schon gestern zusammengefasst die Vorteile von Übung von Samadhi. Ich hoffe, dass Sie sich erinnern, was sind die Vorteile. Fünf. Erste ist Ditte Dhamme Sukha Viharam. Was heißt, dass wenn man diese Zustände übt, wenn man sich entscheidet, im Zustand von dem Glück, von geläutertem Herz hineinzutreten, tretet man hinein, ohne zu warten, und man bleibt in diesem Zustand von geläutertem Herz, solange man sich wünscht. Wenn man dann diesen Zustand verlassen hat, hat man viel Energien für heilsame Taten, hat man wenig unnützlichen Gedanken. Qualität von Leben wird sich ändern. Und außerdem, was immer man macht, man wird wohl gut machen können, indem man sich richtig konzentriert an das, was man macht. Geheimnis von einem guten Leben ist eben da. Die Wesen, besonders wir Menschen, erfahren alle Zustände von unheilsamen Geistes, alle Ängste, alle Sorgen, indem wir uns nicht richtig konzentrieren an das, was wir machen, und sind nicht imstande, uns vereinen mit dem, was wir machen. Nach der buddhistischen Lehre, alle unheilsamen Zustände des Geistes ohne Ausnahme sind mit zerstreutem Geist. Der zerstreute Geist, Affengeist, ist sozusagen Wurzel von allem Unglück. Wir haben auch erklärt, indem man diese Zustände des geläuterten Geistes auf Grundlage von Einspitzigkeit, das wir in dieser Woche geübt haben, dann, was ist ein Vorteil? Wie wir alle wissen, denn wir die Buddha-Lehre lernen, der einzige Weg zur Befreiung ist durch Vipassana, durch Durchblick, durch unmittelbare Verständnis von Leerheit. Und diese Einsicht, solange man nicht tiefe Konzentration anwendet, wird immer an Oberfläche bleiben. Und man wird nie, indem man Vipassana übt, auch wenn man Kanika Samadhi, Vipassana Samadhi erreicht hat, man wird sich nie sozusagen richtig entspannen können, indem man immer Vergänglichkeit und Leiden betrachtet, wird man sehr müde. Wenn man Samadhi hat, geht man in Samadhi und ruht man ruhig, bis die Kräfte wiederkommen, und dann kann man mit dem Job von Betrachtung von Vergänglichkeit weiter mit voller Energie fortsetzen. Das sind die Vorteile von Samadhi. Wenn man dann auf Grundlage von Samadhi Vipassana übt, die alle einzelnen Objekte von unserer Erfahrung, alle einzelnen Namas und Rupa, können dann sehr, sehr klar definiert werden, im Sinne von Sa-Lakana, eigene Eigenschaften, so wie Härte der Erde, Kohäsion von Wasser, Wärme von Feuer, Bewegung von Wind und so weiter. Und auch im Sinne von gemeinsame Samanya Lakana, gemeinsame Eigenschaften. Das heißt, Vergänglichkeit, Leiden von Vergänglichkeit und Ichlosigkeit von allen Phänomenen von unserer Erfahrung, die wir in der Welt machen. Dann, was besonders für uns jetzt von Interesse ist, ohne diesen Zuständen des Geistes wird man nicht imstande sein, die übernatürlichen Kräfte zu üben. Und übernatürliche Kräfte, wie wir wissen, hat der Buddha selbst unter dem Bodhibaum geübt, um volle Klarheit über die Gesetze von bedingten Entstehung durchzublicken. Wie die Studenten von Buddhismus wissen, in Buddhismus werden wir sprechen meistens von 6 von diesen übernatürlichen Kräften. Was sind die 6? Erste sind die Iddhis. Meistens, wenn man diese übt, fängt an mit den Iddhis. Diese aber sind nicht so wichtig für den Prozess von Realisierung. Wie wir wissen, der Cousin von Buddha, der Devadatta, war auch ein Meister von diesen Iddhis. Aber indem er nicht die Wichtigkeit von Vipassana verstanden hat und hat nicht geübt, die Jhanas und die übernatürliche Kräfte zwecks Realisierung, sondern zwecks eigene Verherrlichung und eigene Macht, Gier nach Macht, haben sie ihm in großem Unglück hingebracht. Größte Unglück, das ein Wesen erfahren kann, nämlich die tiefste Hölle, die es gibt. Zweite sind die himmlischen Ohren, durch denen man die sehr entfernte Geräusche, ich jetzt benutze nicht die gewöhnliche Folge, damit wir kommen zu unserem Text, zu unseren, die gewöhnliche Folge ist ein bisschen anderes. Ich benutze Folge, damit wir kommen zu unserem Text. Deswegen sage ich als zweite die himmlischen Ohren, durch denen man die sehr entfernte Geräusche auch in den verschiedenen anderen Sphären hören kann. Wie wir wissen, der Anuruddha war auch Meister von diesen. Dann Parachitta Jnana, Kenntnis von den Geistzuständen von anderen, indem man unmittelbar die Gedanken von anderen verstehen kann. Und dann kommen wir zu den drei, die wir in unserem Text haben und die von besonderer Wichtigkeit sind. Sie sind auch genannt in der buddhistischen Tradition Te Vijja, drei Wissenschaften oder drei Vedas, wie Studenten von indischer Kulturwissen, die Wurzel von indischer Kultur sind die Vedas, besonders die drei Vedas, die Rigveda, Yajurveda, Samaveda. Das war Hauptinhalt von Erziehung in alten Indien. Und jemand, der diese gemeistert hat, wurde dann als ein echter Brahmane, als der Höchste, der Erhabene in der Gesellschaft angesehen. Jetzt, der Buddha lehrt auch drei Wissenschaften, drei Vedas. Aber jetzt, diese Vedas führen zu dem höchsten Zustand, zu Zustand von Brahmane, einer, der gehört zu Brahma, zum Gott, zu Höchsten, in ganz anderem Sinne. Hier der Brahmane, der Höchste, einer, der dem Gott gehört, der Beste, ist nicht der Brahmane, der die Vedas gemeistert hat, sondern ein Arahat oder Buddha, der sich von den Unreinheiten des Geistes völlig befreit hat. Und drei Wissenschaften, die zu Verwirklichung führen, und die zwei sind sozusagen die Mittel, die der Buddha unter dem Bodhibaum angewendet hat, und dritte ist eigentlich Inhalt von Befreiung. Das ist dann Pubbe Nivasa, Verständnis von den früheren Leben. Je mehr wir Paramis geübt haben, und nur der Buddha selbst hat die Paramis zur Vollkommenheit gebracht, desto klarer wird man diese unzählbare vergangene Leben forschen können. Die vergangene Leben in sich selbst und in anderen, der Buddha kann forschen ohne Grenzen. Deswegen, er kann alle Wesen, die sich leiten lassen, zu Befreiung leiten, in der er weiß genau, was die Wesen, die er lehrt, früher gemacht haben und was sie fähig sind zu, in Dhamma zu absorbieren, zu verdauen. Der Buddha selbst unter dem Bodhibaum, nachdem er sich entschlossen hat, nie die Beine lesen, gekreuzte Beine lesen, bevor er volle Realisierung erreicht hat. Er hat erst Anapanasati sich daran erinnert, wie er unter Jambubaum als kleines Kind, wenn der Vater beim Festival fliegen möchte auf dem Feld, er ist spontan in erste Versenkung hineingegangen. Auf diesen Zustand hat er sich erinnert und hat er wieder die Versenkungen geübt auf Grundlage von Anapanasati, das die meisten hier geübt haben während dieser Woche. Um die übernatürlichen Kräfte zu gewinnen, was muss man üben? Natürlich, man muss gemeistert haben die 8 Samapatis. In unserem Text sind nur 4 Samapatis erwähnt, aber man muss, wenn man nach der Tradition von Visuddhimagga üben möchte, in anderen Traditionen ist ein bisschen anderes, man muss die 8 Samapatis völlig beherrschen. Und was sind die Kamatanas für, wenn man diese übernatürliche Kräfte erwerben möchte? Es sind nichts anderes als die Kasinas. Wenn jemand sich mit tief mit Konzentration später beschäftigen möchte, sollte er bestimmt und muss er unbedingt die Kasinas lernen. Was sind Kasinas? Jeder weiß. Soll ich erklären? Ich glaube, Farbe und dann Erde, Symbol von Erde, Symbol von, es ist nicht Erde im Sinne, wahre Erde ist Härte, Weichheit, das heißt Lakhana Patavi. Die Erde je nach den wahren Eigenschaften. Aber hier, wenn man die Kasinas übt, übt man mit einem Konzept von Erde. Bild von Erde. Erde muss mit von gewisser Qualität sein, gewisse Farbe haben. Diese Erde, genau was Sie jetzt hier geübt haben mit Anapanasati, diese Bild von der Erde sowie Bild von Atmen, muss dann verfeinert werden. Es muss zu reflexivem Bild werden. Nur reflexives Bild, dann wird Objekt von angrenzenden Vertiefung, ersten Vertiefung und so weiter. Also Symbol von Erde, von Wasser, von Feuer, von Wind, dann 4 Haupt- oder Grundfarben. Keine andere Farben kann man benutzen zu Zwecksversenkung, außer diese Grundfarben. Das ist auch ein von den Geheimnissen von unserem Geist. Nicht mal ein Buddha kann Versenkung erreichen auf gemischten Farben. Nur auf Grundfarben kann man zu Versenkung. Und was sind die Grundfarben? Weiß, noch rot, gelb und blau. Blau eigentlich ist dunkelblau, so wie Himmel. Dann gibt es noch begrenzte Raum- und Licht-Kasina, aber die werden nicht geübt wenn man nach Visuddhimagga nach der Tradition übt, nur diese 8 Kasinas werden dann verwendet. Und wie übt man? Erst übt man diese alle 8 Samapatis, alle 8 Stufen vor Versenkung, je nach der Folge, immer bestimmte Folge, alle Kasinas, ein nach dem anderen, von Anfang bis Ende und von Ende bis Anfang. Dann übt man die Jhanas wieder Folge nach und zurück. Dann übt man Kasinas und Jhanas gemischt. Dann übt man Überspringen von Jhanas und Überspringen von Kasinas, indem man von erste Jhana zu dritte Jhana geht, dritte Jhana zu erste Jhana Arupa, erste Jhana Arupa zu dritte Jhana Arupa, dritte Jhana Arupa wieder zu. Und das übt man auf verschiedenen Kasinas in der Folge und wieder in der Folge Anuloma Patiloma, in der Folge 1, 3, 5, 7 und wieder von 7, 1 und dann 8, 6, 8, 6, 4, 2 und so weiter. Immer kombiniert man. Wie sieht es aus? Und diese alle Kasinas und Samapatis muss man überspringen in Folge hin und zurück. Innerhalb kleinen Moment muss man sie alle überspringen, sehr, sehr schnell. Dann der Geist wird sehr geschmiedig. Geschmeidig. Der Geist wird so geschmeidig, dass er sozusagen keine Grenzen hat. Dann, in diesem Zustand, dann wendet man sich, so wie erklärt ist, in Upaklesa Sutta, der Buddha erklärt, als Anuruddha ist beim Übung von den übernatürlichen Kräften, er erklärt, dass man wie man völlig den Geist reinigen muss und völlig die Samadhis meistern muss, damit man dann die Lichter und Formen, die man sehen möchte, ohne Anstrengung und spontan sehen kann. In diesem Zustand dann wendet sich der Geist zu dem Objekt, der er mit übernatürlichen Kräften sehen möchte oder beherrschen möchte. Und der Geist beherrscht, der Geist folgt ihm. Und was ist das für ein Zustand, diese übernatürliche Kräfte, muss man auch verstehen. Das ist nichts anderes als Zustand von vierte Jhana. Und wie unterscheidet sich Zustand von vierte Jhana mit den übernatürlichen Kräften, muss man auch sehr klar verstehen. In Jhana ist der Geist gebunden an das Objekt, das er kontempliert. Wenn man übernatürliche Kräfte hat, obwohl der Geist hat Kraft von vierter Jhana, er kann die Objekte ändern, wie er will. Was immer Objekt er untersuchen möchte, welche sagen wir früheres Leben oder welche entfernte Geräusche oder was immer. Er nimmt, nachdem er das als Objekt genommen hat, der Geist springt dann auf natürliche Weise in vierte Jhana und wird das dann nehmen mit der Stärke von vierte Jhana. Hm? Prima. Bitte, bitte weiter üben. Wenn man diese gemeistert hat, man kann diese Zustände auch zwecks Vipassana beliebig anwenden. Was immer Objekt mit in Vipassana man betrachten möchte, man kann es, wenn man über die Unreinheiten des Körpers meditiert, man kann sie mit dem himmlischen Auge, übernatürlichen Kraft erforschen. Jetzt, der Geist hat Kraft von vierte Jhana, aber er kann beliebig die Objekte ändern. Das ist dann Zustand von Abhinya. Dieser Zustand ist nur möglich, wenn man die Jhanas völlig gemeistert hat und wenn man so geübt hat, überspringen von den verschiedenen Objekten von Jhana und überspringen von den Zuständen von Jhana. Von erste Jhana zu dritte, von dritte zu Arupa. Das kann man nur machen, indem man völlig die Jhanas gemeistert hat. Aber wir werden nicht jetzt zu detailliert darüber reden. Sie können das nachlesen in Visuddhimagga, wo die 14 Übungen, die werden noch tichtig geübt. Es ist keine tote Tradition. Die Mönche, die tief diese Abhidhamma-Lehre lernen möchten und verstehen, bemeistern möchten, müssen das lernen. Damit sie tieferes Verständnis von bedingten Entstehung bekommen. Und eben diese zwei übernatürliche Kräfte, die hier erwähnt sind, die sind Teil von drei Vijas, drei Vedas. Das ist himmlische. Erst kommt die Pubbe Nivasa, die Erkenntnis von den früheren Leben und himmlische Auge. Himmlische Auge gibt es zwei Sorten. Erst, indem man sehen kann, was hinter den Wänden ist. Heutzutage, es gibt sogar Mönche in Burma, die benutzen diese himmlische Auge, damit sie Nummer auf der Lotterieticket sehen. Sie werden sehr, sehr reich. Wie gibt es solche? Aber wichtig ist diese Chutupada Jnana, indem man diese himmlische Auge benutzt, dass man sieht, wie wir Wesen je nach unserer Karma, wenn wir sterben, wie werden wir wiedergeboren? Das kann man sehen mit absoluter Klarheit und Sicherheit. Wenn man das gesehen hat, wenn man gesehen hat, viele, viele vergangene Leben wird man sich auch sehr klar verstehen können, indem es nicht zufällig ist, was wir die Gewohnheiten haben, die wir haben. Die haben wir lange, lange gesammelt. Dann man wird sich selbst und auch die anderen viel besser verstehen können. Und indem man diese himmlische Auge gemeistert hat, man wird sehr, sehr klar verstehen können, die Gesetze von Karma. Die nach der buddhistischen Lehre die Verschiedenheit in unserer Welt ist nicht anderes als Verschiedenheit von Karma. Dass wir auf gewisse Sachen reagieren mit großem Interesse, andere Sachen interessieren uns nicht. Andere Wesen wieder reagieren an dieselbe Sachen, die uns nicht interessieren, mit großem Interesse, aber interessieren sich überhaupt nicht. Von was uns interessiert, ist nichts anderes als Karma. Karmaja loka vaichitriam. Alles, was es an Verschiedenheiten gibt in allen Welten von Wesen, und es sind die Wesen, die den Welten Bedeutung geben. Ohne Wesen, die Welten haben gar keine Bedeutung. Und die Verschiedenheit der Wesen in verschiedenen Welten ist nichts anderes als Verschiedenheit von Karma. Wenn man diese Fähigkeit hat, zu sehen, wie die Menschen nach der Karma wiedergeboren werden, sieht man das mit vollkommener Klarheit. Jetzt kommen wir zu dem Text und lesen wir Okay, solchen Gemütes innig geläutert, gesäubert, gediegen, was ist gediegen, weiß ich nicht, aber wird bestimmt gute Bedeutung haben. Er wird der Übersetzer bestimmt nicht schimpfen können. Gediegen, was ist gediegen, Michael? Solide. Solide, hm? Na prima. Ich muss mein Pali sehen. Die Periode der anderen. So, evam parisuddha parivadane anangane vigata upaklesa nimitta kamaniya thite anangama upanivasa. Aha, okay. Gediegen, schlacken, geklärt, das heißt rein, geschmeidig, biegsam, fest, unversehbar. Wie bekommt man diesen Geist? das sollen wir auch wissen. Wie wird man stark in diesen Übungen von übernatürlichen Kräften? Indem man die vier Idipadas richtig geübt hat. Was sind die vier Idipadas? Chanda, Virya, Chitta, Vimamsa. Übersetzt. Chanda heißt Wunsch. Was immer man sich wünscht, man hat solche starke Wille, dass es da ist. Das ist die Grundlage für Idis, für die übernatürlichen Kräfte. Das übt man sehr, sehr lange. Wenn man sich wünscht, leicht zu sein, wird man so leicht wie ein Feder, bis man dann dann Virya, das kann man nur machen können, indem man Virya Energie hat. Was ist Virya? Virya heißt Energie, Kraft. Virya eigentlich wörtlich bedeutet Zustand von einem Held. Was ist Zustand von einem Held? Schub. Dann Chitta, er hat starke Geist. Und Vimamsa, er hat Weisheit. Er kann analytisch alles sehr klar verstehen. Wenn man diese vier Grundlagen für natürliche Kräfte lange geübt hat, so der Buddha selbst, wenn er sich entscheidet, ein Kalpa zu leben, Millionen Jahre zu leben, er kann Millionen Jahre leben. Es ist schwer zu glauben, aber die weisen Männer alle sagen, der Geist hat keine Grenzen. Die Grenzen, die der Geist hat, sind nur die Grenzen, die wir uns selbst dem Geist gegeben haben. Die Stärke des Geistes, Geschwindigkeit des Geistes, niemand hat gemessen und niemand messen wird, obwohl Wissenschaft wird sich weiterentwickeln. Niemand wird imstande sein, Geschwindigkeit des Geistes zu messen. Es niemand solche ist und niemand wird es geben in Zukunft. Also, was sind die Grenzen des Geistes? Das sind die Unreinheiten des Geistes und das sind die Unklarheiten der Objekte. Wenn man klar über die Objekte ist und wenn man keine Unreinheiten des Geistes hat, kann man, wenn man diese vier Grundlagen von übernatürlichen Kräften übt, kann man praktisch alles erreichen. Glauben Sie? Er erinnert sich an manche verschiedenen früheren Daseinsformen, als wie ein Leben, dann an zwei Leben, dann an drei Leben, an vier Leben und so weiter und so weiter. Immer weiter, immer weiter. Wenn man tausend oder paar hunderttausend Leben gesehen hat, wird man wohl nicht so viel an dieses winziges Leben mehr anhaften können. Und was sieht er? Dort war ich, jenen Namen hatte ich, jene Familie gehörte ich, das war mein Stand, das mein Beruf, solches Wohl und Wehe habe ich erfahren, so war mein Lebensende und dort verschiedenen trat ich anderswo wieder ins Dasein, da war ich nun, diesen Namen und so weiter. Er erinnert sich an allen diesen Sachen. Und wie kann er sich an allen diesen Sachen erinnern? Indem er Vipassana richtig geübt hat. Und wenn man Vipassana an vergangenen Objekten übt, kann man sich immer an mehr vergangene Objekte erinnern, bis man sich erinnert an, wie man im Leib der Mutter war, und dann geht es weiter. Weiter und weiter und weiter. Und natürlich, diese Zustände, wenn man richtig Vipassana gelehrt hat, kann man auch mit Vipassana lernen, aber dann wird es nicht klar, wenn man die übernatürliche Kräfte hat, die Erinnerungen werden ganz klar, weil diese vierte Jhana ist sehr, sehr kräftig. Und was wichtig ist, er gibt Beispiel, wie soll man das verstehen, wie drei Dörfer. Es soll uns zeigen, diese drei Dörfer Beispiel, dass genauso wie man sich erinnert in ganzer Klarheit, was man in einem Tag gemacht hat, genauso kann man sich, wie man in einem Tag von einem Ort zu anderem Ort gegangen ist, oder wo man gestern war, vorgestern war, wie man sich erinnern kann, so genau kann man sich erinnern an frühere Leben. So genau wie die Taten, die man in einem Tag gemacht hat, kann man sich dann erinnern, in einem Tag die vergangenen Taten kann man sich auch erinnern, dann in Leben die vergangenen Taten mit genau solcher Klarheit. Warum? Weil der Geist wird geläutert und klar. Dann wir kommen zu nächster übernatürlichen Kräfte, das ist diese himmlische Auge. Himmlische Auge, wir haben schon gesagt, hat zwei Aspekte, Dibba Chakhu und Chitupata. Hier wird von Chitupata gesprochen, Fähigkeit zu sehen, wie die Wesen je nach ihren Taten werden wiedergeboren. Und wie macht man das? Ganz klar, wieder mit dem Geist, übernatürlichen Geist, wenn jemand stirbt, man konzentriert ist den Geist und sieht, wie er von einem Leben geht in andere. Das kann man, indem man zu diesem Prozess von Sterben und Wiedergeburt anwendet, dieser übernatürliche Geist von vierter Jhana, wird man das als Objekt erfahren kennen, sonst nicht. Weil dieser Geist hat solche Klarheit. Und der Beispiel dafür, für diese Fähigkeit ist, gleich wie etwa ihr Mönche, wenn da zwei Häuser wären mit Tieren und es betrachtete ein scharf sehender Mann in der Mitte stehen, die Menschen, wie das Haus betreten und verlassen, kommen und gehen, ebenso nun auch ihr Mönche sieht der Mönch mit dem himmlischen Auge, dem geläuterten, über menschliche Grenzen hinausreichenden, die Wesen dahin schwinden und wieder erscheinen und so weiter. Was ist das? So wie der Yogi, der Mönch ist niemand andere als der Dibhachaku-Yogi, der Yogi, der himmlische Auge hat. Und in ein Haus hineinzugehen, ist nichts anderes als Patisamdhi, Zustand von Wiedergeburt. Und ein Haus verlassen ist nichts anderes als Chuti, Zustand von letzte Existenz zu verlassen. Welcher Geist verlässt letzte Existenz und welcher Geist wird wiedergeboren, sollten wir wissen. Letzter Geist, das verlässt Existenz. Letzte Existenz ist nichts anderes als in Theravada Bhavanga. In Mahayana wird es Alaya Vijnana genannt. Achte Bewusstsein. Dieser Geist ist der letzte, das verlässt. Und welcher Geist ist erste zu kommen? Das ist der Geist, was letzte aktive Erkenntnisprozess im früheren Leben, bevor man stirbt. Wenn man stirbt, letztes Geist, das verlässt, ist Bhavanga. Wenn man wiedergeboren wird, dieser letzte aktive Prozess von dem, was man im früheren Leben erfahren hat, wird dann Objekt von Bhavanga im nächsten Leben. Ist das klar? Deswegen ist es so wichtig, leider in unserer Kultur, wenn jemand stirbt, niemand kümmert sich um ihn. Aber dieser Moment von Sterben ist sehr wichtig. In den buddhistischen Ländern immer, sie rufen die Priester, die rezitieren Schriften, oder in China Amitabha, damit sie helfen zu einem günstigen Geburt. Bei uns niemand kümmert sich. Manchmal ja, aber der Vater kommt, segnen, aber die meisten sterben im Krankenhaus ohne Pflege. So, weil niemand glaubt, mehr an Wiedergeburt. Also, es ist klar hier, von einem Haus zu anderem Haus gehen ist von einem Leben zu dem anderen. Und das sieht jemand, der diese himmlische Auge hat, sieht er mit solcher Klarheit, so wie einer, der steht zwischen den Häusern und betrachtet den Mann, der von einem Haus herauskommt und geht in ein anderes Haus. Mit solcher Klarheit kann man sehen. Und wir kommen zu dritte Veda und wichtigste Veda. Diese zwei frühere Veda sind nur Vorbereitung für ein tieferes Erlebnis von dritte Veda. Und dritte Veda ist nichts anderes als Kenntnis, dass für mich kein Geburt mehr, für mich kein Leiden mehr getan ist, was ich zu tun hatte, und bye bye. Das ist dann dieser sechste übernatürliche Kraft, das eigentlich wichtigste ist, indem man sehr, sehr klar verstanden hat, dass die Ursachen für Leiden sind nicht mehr vorhanden und die fünf Aggregate von Anhaften werden die fünf Aggregate von Befreiung. Das ist der Zustand von einem Arahat. Was sind die fünf Aggregate von Anhaftung? Alle wissen, Aggregat von Anhaftung, Körper, Wille und Bewusstsein. Natürlich. Und was sind die fünf Aggregate von Befreiung, die jeder befreite Wesen hat? Die perfekte Sila von Befreiung, perfekte Samadhi von Befreiung, perfekte Weisheit von Befreiung, perfekte Befreiung und perfekte Wissen von Befreiung. Diese fünf, wenn man hat, dann auf Wiedersehen, bye bye, ich komme nie wieder. Wenn man, solange man sie nicht hat, wird man wieder, wieder und wieder kommen müssen. Und wie bekommt man diese natürlich, indem man Vipassana mit Samadhi übt? Und Vipassana, wir müssen wissen, es gibt zwei Sorten von Vipassana. Anubodha Vipassana und Pativeda Vipassana. Oder lieber gesagt, Vipassana, das zur Verwirklichung von den Wahrheiten übt, ist auf zwei Ebenen. Weltliche Ebene, das heißt Anubodha, und als überweltliche Ebene, das heißt Durchdringung. In wahren Sinne, die buddhistische Weisheit, die wahre Veda im Buddhismus, ist nichts anderes als Wissenschaft von den, von den Wahrheiten. In buddhistischem Sinne wird man nur dann weiß, wenn man die Wahrheiten verstanden hat. Mit Anubodhanjana im weltlichen Sinne und in Pativeda Jnana im Sinne von Durchdringung. Was heißt Durchdringung? Nur im Moment von Magga und Phala werden die achtfache Pfad erscheint und zusammen. Deswegen kann man die Wahrheiten durchdringen in einem Moment von Erkenntnis. Normalerweise mit weltlichen Objekt, der achtfache Pfad kann nicht in einem Moment erfüllt werden. Nur wenn Objekt überweltlicher ist, wenn es Nirvana ist, kann man dann vollkommen durchdringen. Und diese Durchdringung, wie wir wissen, findet statt in 4 Stadien. Es heißt nicht, dass unbedingt alle müssen durch diese 4 Stadien gehen. Es gibt auch Überspringen, aber meistens für uns normale Ebenen 4 Stadien. In diesen 4 Stadien dann, der Ebende wird seinen Geist vollkommen läutern kennen. Läutern kennen in dem Sinne, dass die Samyojanas, die Fesseln, die er durch Durchdringung realisiert hat, die kommen nie wieder. Durch Anubodhanjana, durch Vipassana mit dem weltlichen Objekt, man schwächt die Fesseln, dann durch Durchdringung im Moment von Magga, man schneidet sie und sie kommen nie wieder. Dieser Prozess von Verlassen von den, was hier genannt wird, Schlacken oder Unreinheiten des Geistes, hat 5 Stadien. Tat Angapahana, Vikambana Pahana, Samucheda Pahana, Patipasadi und Nisarana. Tat Anga Pahana heißt Läuterung des Geistes durch Übung von den Gegensätzen, in denen man Begierdlosigkeit übt. Man schwächt die Begierden. Wie übt man Begierdelosigkeit? Zum Beispiel durch Asubha, durch Kontemplation von den Unreinheiten. Wie übt man? Indem man sich an Meditationsobjekt konzentriert, übt man auch diese Tat Anga Pahana. Tat Anga Pahana heißt, dass indem man sich mit Anapanasati-Objekt beschäftigt, man lässt nicht zu, dass der Geist wird von anderen Objekten in Irre geführt, in Verblendung geführt. Das ist auch Tat Angapahana, indem man vermeidet unnützliche Gedanken, dass man sich an Meditationsobjekt konzentriert. Durch diese Tat Angapahana man kann alle unheilsame Zustände des Geistes aber nicht beseitigen. Man kann die unheilsamen Taten von Körper und von Sprache beseitigen, aber wie Sie alle wissen, indem Sie sich an Atmen konzentrieren, kommen doch Gedanken, manchmal sehr unerwünschte Gedanken. Wenn aber wir erreichen Zustand von Samadhi, dann alle unheilsame Zustände des Geistes werden abgeschüttelt. Das heißt Vikambanapahana. In Zustand von Samadhi kein Platz mehr für Unreinheiten des Geistes. Aber wenn man so lange man nicht Vipassana bis zu Zustand von Durchdringung, das heißt mit überweltlichem Objekt geübt hat, wird man nicht die Unreinheiten des Geistes vollkommen beseitigen können. Dann nur wenn in Zustand von Magga, von dem Pfad, wird man dann imstande sein, die Unreinheiten des Geistes vollkommen abschneiden. Das heißt Samucheda Pahana. Wenn man sie vollkommen abgeschnitten hat in Zustand von Magga, werden sie dann Patipasadi, werden sie dann, Patipasadi heißt, wie übersetzt man? Gestillt. Ah, prima. Na, sehen Sie, na prima. Genau das, gestillt. Und dann in erste, zweite, dritte Stufe von Realisierung werden immer feinere Unreinheiten des Geistes gestillt. Bis in vierte Stufe der Realisierung, alle werden gestillt. Dann Nisarana. Nisarana heißt, bye bye Nirvana. Wie sagt man Nisarana? Weißt du nicht? Entgehen, kann man sagen. Nisarana ist nichts anderes als Synonym für Nirvana. Dass man weggeht von dem von diesem Zustand vollkommen weggeht. Entkommt. Erloschen. Nisarana. Diejenigen, die in buddhistischen Ländern gelebt haben, wissen, zum Nisarana Vanaya heißt eigentlich Platz, wo man meditiert, wo man Zuflucht. Nisarana ist Zuflucht. Indem man diese gestillt hat, nimmt man Zuflucht in Nirvana. Dann, bye bye. Arrivederci. Adie. Wo haben wir die Folge? Ich kann das nicht finden. Ah ja. Meine Papiere durcheinander. In rein Wissen. Ich glaube, hier haben wir das. Ja, hier haben wir das. Dann wird man einfach was, wird man dann ein Arahat, indem man alle Unreinheiten des Geistes abgeschnitten hat, gestillt hat und Zuflucht in Zustand von Nirvana genommen hat. Und dieser Prozess, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, dass wir darüber sprechen. Dieser Prozess ist natürlich ein gradueller Prozess. Wenn es passiert, diese vollkommene Stille, es kann plötzlich passieren, so wie Ananda bei Ananda ist passiert, als er seinen Kopf auf Kissen gelegt hat. Aber bis das passiert, ist das ein gradueller Weg. Wenn man natürlich ein Buddha sein möchte und den Bodhisattva-Weg einschlagen möchte, dann natürlich muss er nicht unterscheiden zwischen Samsara und Nirvana. Dann übt er die Paramis, bis er vollkommen diesen Zustand von Soheit realisiert hat. Der Weg ist dann ein bisschen anderes. Aber was? Aber wahre Realisierung ist eine Realisierung. Das ist diese vollkommen reine Geist. Andere Realisierung gibt es nicht. Und das ist nur möglich durch Weisheit. Nur durch Weisheit wird man rein. Alles andere ist nur Mittel zur Weisheit. Alle diese Samadhis, übernatürliche Kräfte, Behütung der Sinnen, Moralität ist nichts anderes als Mittel der Weisheit. Nur durch Weisheit wird man gereinigt und durch Nichtweisheit, Unwissen wird man, was wird man? Geschmutzt? Nee. Geschmutzt. Geschmutzt, ist richtig. Ja? Also, das ist wichtig zu verstehen. Und in diesem Sinne, hier bekommen wir am Ende, wir kommen auch zu Ende von unserer Zeit leider, wir bekommen alle diese Synonyme von einem Arahat, als einer, der sich durch Weisheit, durch Erkenntnis gereinigt hat. Ihr Bhikkhus, so ein Bhikkhu wird ein wahrer Mönch genannt. Wir wissen schon, dass Mönch wird hier übersetzt Samana. Samana heißt jemand, der sich wahrlich bemüht. Und Wie wir schon gesagt haben, die wahre Bemühung im Buddhismus hat sich hat neue Bedeutung zu der Lehre der Befreiung, die eigentlich auch unteilbare Teil von Vedas ist und von ganzer indischer Kultur. Die neue dabei ist, dass der wahre jemand, der sich wahrlich strebt im Buddhismus, ist nur derjenige, der den mittleren Weg geht. Der mittlere Weg ist der achtfache Pfad der zur Realisierung von den vier Wahrheiten führt. Im buddhistischen Sinne werden wir nur weiß, wenn wir die vier Wahrheiten vollkommen durchgedringt haben. Der Weise im Buddhismus ist nicht der in diesem Sinne, der viel weiß, obwohl es auch sehr nützlich ist, aber der, der die vier edlen Wahrheiten durchgedringt hat. Und indem er die vier Wahrheiten durchgedringt hat, hat er alles losgelassen. Indem er alles losgelassen hat, wird er befreit. Und alles loslassen, ich hoffe, haben Sie genug Gelegenheit gehabt, in dieser Woche zu erfahren, dass es nicht so leicht ist, indem wir nicht alles losgelassen haben, sind wir noch in dieser Samsara und mit Leiden verbunden. Und also auf welche Weise ist ein Bhikkhu ein wahrer Strebender, er übersetzt Mönch, aber eigentlich Bedeutung ist ein wahrer Strebender. Er hat die üblen, unheilsamen Geisteszustände, die Beflecken zum Wiederwerden führen, die Schwierigkeiten bereiten, in Leiden heranreifen und zukünftigen Geburt, Altern, Tod führen, zum Schweigen gebracht. Also er hat sein Herz gereinigt. Das ist ein wahrer Brahman, in dem Sinne, dass er gehört dem Höchsten. Er gehört Brahma und Brahma ist hier verstanden als das Höchste. Nicht als ein Gott, sondern als das Höchste. Und im buddhistischen Sinne dann, das Höchste ist nichts anderes als Nirvana. Jemand, der Nirvana gehört in diesem Sinne, ist der Höchste. Und auf welche Weise ist ein Bhikkhu ein wahrer Brahmane? Brahma, wir haben schon erklärt, ist das Höchste und Brahmane ist einer, der gehört zu dem Höchsten. Er hat sein Geist geläutert. Und einer, der gewaschen wurde, gewaschen in indischer Tradition, Brahmane auch heißt einer, der gewaschen ist. Im Sinne, dass er hat die Sünden und Wissen erlangt. Wahre Wissen ist nichts anderes, wir haben schon erklärt, als Wissen von Befreiung. Und Wissen, dass alle Unreinheiten des Geistes entfernt sind und es gibt nicht mehr Wiedergeburt. Und ein Gelehrter, natürlich ein wahrer Gelehrter, ist einer, der weiß, dass alle Ursachen von Leiden sind weg und nicht mehr Leiden zustande kommen kann. Unsere Zeit ist schon vorbei und morgen, wir haben nicht genau, es kommt auch nicht hier in unserem Schrift, wir haben nicht genau den ganzen Prozess von Vipassana erklären können, diese 18 Kenntnisse, die man durch von Anfang bis zu Ende durchdringen muss, damit man dieses erreicht. Wir haben sie nicht erklärt, aber ich hoffe, es kommt Zeit. Nächstes Mal, wir erklären sie. Wir werden einen Text, das mit Vipassana verbunden ist, erwählen und dann erklären wir, wie man diese Vertiefungen zwecks Vipassana anwendet. Und morgen meditieren wir bis 10 Uhr und von 10 Uhr bis 12 haben wir dann Zeit für Fragen und Antworten. Dann bitte überlegen Sie, was wir in den 7 Tagen gelernt haben. Wenn Sie gute Fragen fragen, werden alle davon profitieren können, indem wir werden versuchen, sie zu erklären. Dann bitte vorbereiten Sie sich die Fragen, die Unklarheiten, die mit dem Text verbunden sind und natürlich auch mit unmittelbaren Erfahrungen mit der Meditation. So, was bleibt übrig, ist eine kleine Pause und dann, wie immer, mit Metta-Meditation enden wir unseren vorletzten Tag.